Und nun, wie immer zu dieser Zeit auf NDR 3, der Schulfunk für alle, mit einer Sendung über die Welt des Malers Paul Klee. Zwitschermaschine und Silbermondgeläute. In den Jahren, welche dem letzten Krieg unmittelbar vorangingen, konnte man an Nachmittagen auf einsamen Wegen der Elfenau, mitunter auch an den belebten Lauben Berns, einem Mann von mittlerer, eher schmächtiger Statur begegnen, der langsam, beinahe zögernd dahinschritt und das an ihm Vorbeiziehende mit einem wie aus weiter Ferne herkommenden Blick gestreifte. Korrekt und sorgfältig gekleidet, wie er war, hätte man auf einen Gelehrten, auf einen vielgereisten Bürger in gehobener Position schließen dürfen. Die grazilen Züge in einem blassen, beinahe durchscheinenden Gesicht, vollends aber die seltsamen, immerzu sinnenden und doch so stark nach außen wie die eines Auguren wirkenden Augen, sie standen zu diesem Äußeren irgendwie im Widerspruch. Sein Kopf war manchmal leicht geneigt, als ob etwas zu wägen und als ob nun gleich ein Lächeln des Erkennens hindurchzuscheinen bereit wäre. Eine schwebende, leise, magische Erscheinung. Es war der Maler Paul Klee. Zurückgekehrt in seine Heimatstadt Bern, nachdem ihm die Nationalsozialisten seine Professur an der Düsseldorfer Kunstakademie entzogen hatten. Zu Unrecht als Jude und Ausländer beschimpft, war ihm dieser Affront nicht einmal eine Antwort wert gewesen. Damals hatte er Lili, seiner Frau, geschrieben: Von mir aus etwas gegen so plumpe Anwürfe zu unternehmen, scheint mir unwürdig. Denn wenn es auch wahr wäre, dass ich Jude bin oder aus Galizien stamme, so würde dadurch an dem Wert meiner Person und meiner Leistung nicht ein Jota geändert. Diesen meinen persönlichen Standpunkt, der meint, dass ein Jude und ein Ausländer nicht minderwertiger ist als ein Deutscher und Inländer, darf ich von mir aus nicht verlassen, weil ich mir sonst ein komisches Denkmal für immer setze. Lieber nehme ich Ungemach auf mich, als dass ich die tragikomische Figur eines sich um die Gunst der Machthaber Bemühenden darstelle. Das ist eine der ganz wenigen Äußerungen Paul Klees, die Bezug auf das Zeitgeschehen nehmen und seine Einstellung dazu präzisieren. Sonst ignorierte er weitgehend politische Ereignisse. Seine Welt war eine Innenwelt. Dort wurde alles, was er erlebte, und zwar mit allen Sinnen erlebte, wie in einer Alchemistenwerkstatt umgewandelt. In spinnwebfeine Zeichnungen, in Aquarelle von exquisiter Farbigkeit, in fantastische, poetische, skurrile, gegenständliche oder abstrakte Bilder, die den ganzen Kosmos widerspiegeln. Immer ging es Paul Klee um das Wesentliche, um das unsichtbare Innere des Organischen oder Anorganischen. Nicht das Abbild der Wirklichkeit will er wiedergeben, sondern das, was dahinter steht. Besonders im Spätwerk sucht er die Urform, verdichtet er das Geschaute zum Symbol. Mancher wird nicht die Wahrheit meines Spiegels erkennen. Er sollte bedenken, dass ich nicht dazu da bin, die Oberfläche zu spiegeln, das kann die fotografische Platte, sondern ins Innere dringen muss. Ich spiegle bis ins Herz hinein. Ich schreibe die Worte auf die Stirn und um die Mundwinkel. Meine Menschengesichter sind wahrer als die wirklichen. Traumstädte und Landschaften, Engel und Dämonen, das Theater des Lebens und der Lauf der Gestirne, das üppig pflanzlich Wuchernde und das kühl Konstruierte. Klees Themenkatalog ist unerschöpflich. Souverän meisterte er Metamorphosen von Mensch zu Tier, zu Pflanze, zu Stein. Denn wie kein anderer Künstler seiner Generation war er in den Zwischenreichen zu Hause. Im Zwischenreich der Verwandlung der Nacht in den Tag und des Tages in die Nacht, im Zwischenreich zwischen dem Gebauten und dem Gewachsenen, dessen von Klee besonders geliebtes Symbol der Garten ist, dieses seltsame Wesen zwischen dem Geregelten und dem Regellosen, zwischen dem Gezähmten und dem Verwildernden, im Zwischenreich der Verwandlung des Anorganischen ins Organische. So Georg Schmidt, der Direktor des Basler Kunstmuseums, in seiner Gedenkrede 1940 zum Tod des Freundes, den er den leisesten, behutsamsten, zierlichsten und zärtlichsten unter den Künstlern unserer Zeit nannte. Ich bin im letzten Monat des Jahres 1879 geboren. Der Geburtsort ist in der Nähe von Bern gelegen. Mein Vater, von Beruf Musiker, in seiner Ausübung vor allem Pädagoge und in seiner musikalischen Anlage in erster Linie Musikgelehrter und Kritiker. Er unterscheidet sich vom gemeinen Musikertyp durch die Totalität seiner geistigen Interessen. Meine Mutter ist auch musikalisch ausgebildet. Ich kann also wohl sagen, dass ich aus einem musikalischen Milieu stamme. Musik war für Paul Klee ein Teil des täglichen Lebens. Er war ein guter Geiger und schon während der Gymnasialzeit Mitglied des Berner Symphonieorchesters. Auf Konzertreisen und mit Musikkritiken verdiente Klee sein Taschengeld. Besonders gern spielte er Quartett. Bach und Mozart waren seine Lieblingskomponisten. Er kannte fast alle ihre Werke, fand sich aber auch in modernen Partituren, etwa von Strawinsky oder Schönberg, zurecht. In seinen Tagebüchern, die Klee 20 Jahre lang bis zum Ende des Ersten Weltkrieges führte, ist eher mehr die Rede von Musik, von Konzert- und Opernbesuchen als von Malerei. Auch von seiner Lektüre, die von den griechischen Klassikern, er las sie im Original, bis zu zeitgenössischer Literatur reichte. Lange hat Klee zwischen Musik und Malerei als Beruf geschwankt. Noch 1910 notierte er: Malen kann ich eben immer noch nicht, trotz meiner strengen Tonwertbeobachtung und trotz meiner raffinierten Art, das Maß der Hell-Dunkel-Stufungen zu treffen. Da hatte er längst das Münchner Akademiestudium hinter sich, eine Bildungsreise mit dem Bildhauer Haller nach Italien und war mit Lili Stumpf verheiratet, die er musizierenderweise als Student kennengelernt hatte. An diese Zeit der jungen Ehe in einer kleinen Schwabinger Wohnung erinnert sich Sohn Felix. Meine Mutter war Konzertpianistin und verdiente durch Stundengeben den Lebensunterhalt der Familie. Das Tagesprogramm betrug oft 8 bis 10 Stunden Unterricht. Der Arbeitsplatz war das größte Zimmer der Wohnung mit einem Blüthner Konzertflügel. Nach Norden gab es eine Küche mit gusseisernem Balkon. Das war das Reich Klees. Hier besorgte er den wirtschaftlichen Teil des Haushalts und bereitete sorgfältig die täglichen Mahlzeiten. Es war ein reines Vergnügen, meinem Vater beim Kochen zuzuschauen. Ganz leicht ging ihm die Arbeit von der Hand und er führte sie mit einer Freude aus, als ob es sich um Malen oder Musizieren handelte. Nachmittags wurde die Küche zum Atelier umfunktioniert und Klee vertauschte den Kochlöffel mit dem Pinsel. Übrigens hat er sein Leben lang gekocht, die täglichen Mahlzeiten für die Familie und ausgesuchte kleine Diners für die Gäste. Fast jeden Abend spielten meine Eltern stundenlang Violinsonaten von Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Brahms und Reger, sozusagen als Probe, wenn sie allein waren, und vor den häufigen Besuchern als vollendete Konzerte. Im ausgereiften Werk Paul Klees trifft man immer wieder auf Titel, die mit Musik verbunden sind. Fuge in Rot, 3 Takte im Geviert, alter Klang, heroische Bogenstriche, Pastorale, Bild mit der Fermate, Instrument für neue Musik und so weiter. Auch als er am Bauhaus lehrte, hat Klee oft musikalische Beispiele verwendet, um seine Ideen zu erklären. Fallende und steigende Rhythmen, kurze und weite Melodiebögen, einmal sogar einen 3-stimmigen Fugensatz von Johann Sebastian Bach. In der Kunstmetropole München fand Klee die Kontakte, die er im kleinbürgerlichen Bern vermisst hatte. Er lernte Alfred Kubin kennen, der als erster eine Zeichnung von ihm kaufte. Herwart Walden, den Herausgeber des Sturm, Karl Wolfskehl und Rainer Maria Rilke. In den Avantgarde-Galerien sah er Bilder von Van Gogh, Matisse, Cézanne. Das ist mir ein Lehrmeister par excellence. Auf einer Reise nach Paris besuchte er Delaunay, dessen Aufsatz Über das Licht er übersetzte und der ebenso wichtig für seine Arbeit wurde wie seine Begegnung mit Franz Marc und Kandinsky. Dieser Kandinsky will eine neue Gemeinschaft von Künstlern zusammenrufen. Ich habe bei persönlicher Bekanntschaft ein gewisses tiefes Vertrauen zu ihm gefasst. Er ist wer und hat einen ausnehmend schönen, klaren Kopf. Im Laufe des Winters schloss ich mich dann seinem blauen Reiter an. Aber noch ringt Klee mit der Farbe. Erfüllung wird ihm erst zuteil auf einer Reise nach Tunis, die er 1914 zusammen mit dem Schweizer Maler Louis Moyer und August Macke unternimmt. Es überkommt ihn wie ein Rausch. Er malt mehrere Aquarelle am Tag, wetteifernd mit Macke. August schafft entzückende Gebilde. Das Erlebnis des südlichen Lichtes lockt in Klee all das hervor, was langsam gereift ist. Nichts Wehtuend Helles wie zu Hause. leicht gestreutes Licht, mild und klar zugleich. Klee findet die langgesuchte Synthese von Städtebauarchitektur und Bildarchitektur. Als Grundmuster unterlegt er seinen tunesischen Aquarellen Quadrate und Rechtecke. Darüber modulieren sanftes Rot zu Grün, Hellblau zu Rosa und Violett. Die Moscheen, Kuppeln, Türme, Stadtmauern, die Palmen, wandernden Kamele und Wüstenpflanzen sind da und doch entrückt wie eine Fata Morgana. In diesen transparenten Blättern ist etwas Traumhaftes. Nach Sidi Bou Said und Hammamet ist Kairouan, die alte Pilgerstadt am Rande der Wüste, der Höhepunkt der Reise. Zunächst ein großer Taumel, der nachts bei Mariage Arab kulminiert. 1001 Nacht als Extrakt mit 99% Wirklichkeitsgehalt. Welch ein Aroma, wie durchdringend, wie berauschend, wie klärend zugleich. Am nächsten Tag, dem 16. April, ist sozusagen Klees Geburtsstunde als Maler. Ich lasse jetzt die Arbeit. Es dringt so tief und mild in mich hinein. Ich fühle das und werde so sicher, ohne Fleiß. Die Farbe hat mich. Sie hat mich für immer. Ich weiß das. Das ist der glücklichen Stunde Sinn. Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler. Die Eindrücke der Tunesienreise haben lange nachgewirkt. Noch Jahre später hat Paul Klee aus der Erinnerung daran gemalt, arabische Stadt und mehrere südliche Gärten. Auch die Gitterstrukturen auf seinen Bildern gehen auf Ornamente islamischer Kunst zurück, die er damals sah. Über Klees Wahlverwandtschaft zum Orient ist viel gerätselt worden. Man will mütterlicherseits maghrebinische Vorfahren entdeckt haben. Seine äußere Erscheinung mag diesen Vermutungen Anlass gegeben haben. Die dunklen, ruhigen Augen und der wie bei einem Araber gewachsene Bart, den er bis in die 20er Jahre trug. Wie dem auch sei. Klee reiste oft in Mittelmeerländer, liebte den Süden, die Sonne, die Hitze. Zweimal empfing dort seine künstlerische Entwicklung entscheidende Impulse. Nach Tunesien war es ein kurzer Aufenthalt in Ägypten 1929, der seinen Stil beeinflusst hat. In Bildern wie Abend in Ägypten oder Haupt- und Nebenwegen baut sich die ganze Bildfläche aus horizontalen, verschieden langen Farbstreifen auf, wobei sich die Linien an den Schwellen brechen und vervielfacht werden. Auch die Farben entsprechen den Äckern des Fruchtlands am Nil. 1911 hatte Paul Klee einen Oeuvre-Katalog angelegt. Rückblickend nahm er nur einige Jugendzeichnungen auf, nichts aus den Lehr- und Wanderjahren in München und Italien. Erst nach der Tunis-Reise häuften sich die Eintragungen. 1914 waren es 211 und zum ersten Mal überwogen farbige Blätter. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs blieb Klee vorerst verschont. Seine Mutter war zwar Schweizerin, aber sein Vater Deutscher. Obgleich der sein ganzes Leben lang als Musikpädagoge in Bern gewirkt hatte, war es ihm nie eingefallen, das Schweizer Bürgerrecht zu beantragen. Also war auch sein Sohn, Paul Klee, der in Bern geboren und aufgewachsen war, Deutscher und musste schließlich 1916 das verdammte Habit anziehen, in dem er sich wie kostümiert vorkam. Den Einberufungsbefehl erhielt er gleichzeitig mit der Nachricht, dass sein Freund Franz Marc gefallen sei. Klee wurde, dank verschiedener Initiativen, nie an die Front geschickt, sondern musste Flugzeuge anmalen und Transporte begleiten. Nachts, wenn er Wache schob, gedachte er beim Kreislaufen um ein paar Munitionsmagazine des Freundes, dessen Tod ihn tief erschüttert hatte. Wenn ich sage, wer Franz Marc ist, muss ich zugleich bekennen, wer ich bin. Denn vieles, woran ich teilnehme, gehörte auch ihm. Menschlicher ist er. Er liebt wärmer, ausgesprochener. In Marc steht der Erdgedanke vor dem Weltgedanken. Meine Glut ist mehr von der Art der Toten oder der Ungeborenen. Kein Wunder, dass er mehr Liebe fand. Ich erinnere mich seines Lächelns, wenn meinem Auge irdische Momente entgingen. Es gibt in Klees Werk verhältnismäßig wenige Arbeiten, die sich auf den Krieg beziehen. Zerstörte Städte, Flugzeugabstürze, Karikaturen des deutschen Kaisers. Er hat sich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, wie zum Beispiel Georges Grosz. Im Tagebuch bekennt er: Ich habe diesen Krieg längst in mir gehabt. Daher geht er mich innerlich nichts an. 1920 ist Klees Glücksjahr. Die Galerie Golz in München stellt über 300 seiner Aquarelle, Zeichnungen und Gemälde aus. Im Kurt-Wolff-Verlag erscheint endlich Voltaires Candide mit Illustrationen, die Klee schon 1911 gezeichnet hatte. Eine Berliner Zeitschrift veröffentlicht seinen Artikel »Schöpferische Konfession«, der mit dem lapidaren Satz beginnt. Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Und im November bekommt Klee aus dem im Vorjahr gegründeten Bauhaus in Weimar ein Telegramm. Lieber verehrter Paul Klee, wir lassen einstimmig den Ruf an Sie ergehen, zu uns als Meister ans Bauhaus zu kommen. Gropius, Feininger, Engelmann, Marx, Muche, Itten, Klemm. Nun beginnt für Klee eine lange, fruchtbare Zeit des Schaffens, des Lehrens, der Kontakte. Der sonst so zurückhaltende Einzelgänger genießt die Gespräche mit Kollegen. Zwischen ihm und Kandinsky entwickelt sich eine enge Freundschaft. Es finden sich bald einige Berufsmusiker, um einmal in der Woche Quartett zu spielen. Die kleine Familie wohnt hoch über dem Park, den Klee jeden Morgen auf dem Weg zum Bauhaus nicht weit von Goethes Gartenhaus durchquert. Oft zusammen mit Sohn Felix, der in der Schreinerei arbeitet. Schauend, immer wieder innehaltend, wenn er eine seltene Pflanze bemerkt, die Wasserhühner oder Vögel beobachtet. Im Bauhaus hat Klee zum ersten Mal im Leben ein großes Atelier. Wilke Roman, der ihn damals häufig besuchte, schildert es in seiner Klee-Biografie. In der Mitte standen ein Dutzend Staffeleien und auf jeder ein angefangenes oder fast vollendetes Bild. Dazwischen ein kleiner Holzstuhl. Ringsum einige Möbel und Regale, überladen mit 100 Dingen, die er im Lauf der Jahre gesammelt oder fabriziert hatte. Schmetterlinge, Muscheln, Wurzeln, gepresste Pflanzen, Masken, Schiffchen, gebastelte Modelle, bemalte Plastiken und Stapel von Zeichnungen und Bildern. Pfeife rauchend saß er an diesem Gehäuse und arbeitete. Sah sich eine Arbeit an, machte ein paar Striche, meditierte, malte weiter. Nie hätte man geglaubt, dass ein Maler bei diesem äußeren Tempo rein zahlenmäßig ein so umfassendes Werk würde schaffen können. Klee hatte nie Eile, war immer gelassen, ging langsam, sprach bedächtig. Er arbeitete wie eine Spinne ihr Netz spinnt. Die Stetigkeit führte zu dem großen Ertrag. Er ließ kaum einen Tag aus, selbst in den Ferien nicht, und setzte Steinchen auf Steinchen, bis das Haus fertig war. Auch Lothar Schreier, der das Atelier unter Klee hatte, berichtet von dessen simultaner Arbeitsweise. Oft hörte er an ruhigen Spätnachmittagen Klees leisen, katzenhaften Schritt über sich, von einem Bild zum anderen wandernd. Nur auf ein Klopfzeichen, das er mit Schreier verabredet hatte, öffnete Klee die Tür, wenn er Lust hatte, sich mit ihm zu unterhalten. Schreier erinnerte sich später: Gewiss war unser ganzes Bauhaus in Weimar ein Laboratorium, hier aber war die eigentliche Zauberküche. Es roch kräftig nach einem sympathischen Gemisch von Kaffee, Tabak, Leim, Ölfarbe, edlen französischen Firnissen, Lack, Spiritus und befremdlichen Mixturen. In diesem Atelier entstanden viele berühmte Blätter Klees. Um nur einige zu nennen: Die Zwitschermaschine, eine Kurbel wie bei einer Spieldose und auf der Welle aufgereiht vier Vögel, die durch Drehung zum Singen gebracht werden. Die Sängerin L als Fiordilici. Einem zart getönten Hintergrund entsteigt marionettenhaft der Opernstar und fasst mit beiden Händen ihren Zweispitz auf orangenfarbenen Korkenzieherlocken. Monsieur Perlenschwein. Die Augen zwei Quadrate, eins auf die Spitze gestellt. Die Nase ein schmaler Strich. Ein Kragen aus Dreiecken mit einer Perle und doch ein Porträt in transparenter grau-rosa Spritztechnik. Klees Fabulierfreude drückt sich auch in seinen Sprachschöpfungen aus. Er hat sich kaum wiederholt bei den Titeln. Zugegeben, dass nicht alle so fantasievoll sind wie Zwerg-Kamel-Hengst oder Silbermond-Geläute. Nicht nur wegen seines Humors wurde Klee im Bauhaus geschätzt. Bei hitzigen Diskussionen der Formmeister blieb er stets ruhig und bedächtig und galt allgemein als oberste moralische Instanz. Zuerst leitete Klee die Klasse für Glasmalerei, dann die Weberei und später bekam er eine Malklasse wie Kandinsky und Feininger. In diesen Aufbaujahren in Weimar lernte Klee eine Menge von den Kollegen, auch den Architekten, wie seine perspektivischen Bilder beweisen. Es war ein ständiges Geben und Nehmen am Bauhaus. Klees Sohn Felix sah die Meisterschar mit den Augen des Schülers. Lothar Schreier baute für seine Bühne seinen gläsernen Sarg. Ladislaus Moholy, der junge ungarische Offizier, war als Kontrast zu den anderen der formstrenge Ästhet. Oskar Schlemmer, der vielseitige Bühnenarchitekt, Tänzer, Bildhauer, Maler, Humorist und Maître de Plaisir. Lionel Feininger, genannt Papileo, wirkte in der Druckerei. Hier konnte er seine fein ziselierten Holzschnitte auf Japanpapier pressen. Die hochmusikalische Gertrud Kruno sorgte für das seelische Gleichgewicht der noch unsicher schreitenden Schüler. Und der Chef des Hauses, Walter Gropius, elegant gekleidet, verfügte mit seinen Mitarbeitern und Schülern über ausgedehnte Architekturbüros. Seine Frau, Alma Gropius Mahler, führte in ihrem Hause einen Salon ganz nach Wiener Art. Den Unterricht bezeichnete Klee als seinen Anteil an der Grund- und Formenlehre. Seine Vorlesungen arbeitete er gründlich schriftlich aus. Es ging ihm darum, seine Schüler zum Sehen zu erziehen und ihnen ein möglichst großes künstlerisches Vokabular zu vermitteln, mit dem sie dann ihre eigenen Aussagen machen konnten. Er erklärte ihnen Aufbau, Gliederung und Variationsmöglichkeiten von Bäumen, Blättern, Bienenwaben, Schuppen oder Schneckengehäusen, erläuterte Energiefelder, Progressivbewegungen, den Wechsel von Statik zu Dynamik, zeigte die Entwicklungsmöglichkeiten geometrischer Formen auf, Dreieck, Pyramide, Kreis, Spirale, und zeichnete, während er sprach, all das auf die Tafel, mit beiden Händen. Denn Klee malte mit der linken Hand, schrieb aber mit der rechten. Algebraische, geometrische, mechanische Aufgaben sind Schulungsmomente in der Richtung zum Wesentlichen, zum Funktionellen, gegenüber dem Impressiven. Man lernt hinter die Fassade sehen, ein Ding an der Wurzel fassen. Man lernt erkennen, was darunter strömt, lernt in die Tiefe graben, lernt bloßlegen, lernt begründen, lernt analysieren. Den Elementarmitteln, wie Klee sie nannte, widmete er ganze Semester. Erstens die Linie. Sie stellt das messbare Grundelement dar. Ist Degen, Stich, Pfeil, Strahl, Schärfe des Messers, Gerüst, Zimmermann aller Form, Lot. Zweitens, das Hell-Dunkel. Es ist das wägbare Element. Klee versteht darunter die Spanne zwischen Schwarz und Weiß, wobei Mittelgrau zu beiden Polen hin Ausgangspunkt ist. Was für die Natur gelten mag, die superiore Aktivität vom weißen Pole her, darf uns nicht zu einer einseitigen Anschauung verleiten. Denn ohne Kampf geht's auch da nicht ab, weil Weiß an sich nichts ist, sondern nur in seiner Auswirkung mit Gegensätzen zur Kraft wird. So arbeiten wir denn nicht nur mit heller Energie gegen gegebenes Dunkel, sondern auch mit schwarzer Energie gegen gegebenes Hell. Drittens, die Farbe. Klee setzt sie gleich Qualität. Farbigkeit hat immer etwas Geheimnisvolles an sich, das man nicht gut erfassen kann. Die Farben sind das Irrationalste in der Malerei. Die Wertung der Farbe ist also keine feststehende, sondern rein imaginär. Von den 3000 Manuskriptseiten dieser Vorlesungen wurden bisher, herausgegeben von Jörg Spiller, zwei umfangreiche Bände mit den Titeln »Das bildnerische Denken« und »Unendliche Naturgeschichte« veröffentlicht. Faszinierende Dokumente moderner Kunstpädagogik und Philosophie. Klee selbst veröffentlichte nur einen ganz kleinen Teil. Das pädagogische Skizzenbuch als eines der Bauhausbücher 1925. Als das Bauhaus nach Dessau verlegt wird, ändert sich allmählich das geistige Klima. Besonders nach dem Weggang von Walter Gropius, der andere mit sich zieht. Am Bauhaus kam es so, wie ich dachte, und für mich nicht gerade unbequem. Der Wirrwarr bei den Studierenden wird immer größer, sodass der Knoten durchgeschnitten werden musste. Wahrscheinlich hätte Klee zu dieser Zeit bereits als unabhängiger Maler von den Verkäufen seiner Bilder leben können. Die Pariser hatten sie bei der ersten Surrealistenausstellung neben Max Ernst, Miró, Arp und Picasso gesehen. Die New Yorker im Museum of Modern Art, sodass jetzt auch internationale Sammler den Käuferkreis erweiterten. Aber Klee nahm 1930 das Angebot einer Professur an der Düsseldorfer Kunstakademie an. Es wird ein kurzes Gastspiel und endet bereits im April 1933, als die Nazis ihn fristlos entlassen. Im Dezember kehrt Klee endgültig in die Schweiz zurück. Seine letzten Lebensjahre sind von schwerer Krankheit überschattet. Er litt an Sklerodermie, einer Hautkrankheit, die im Anschluss an Masern aufgetreten war. Ein Jahr lang, 1936, malte er kaum etwas. Dann, sein Leiden ignorierend, stürzte er sich in die Arbeit und schuf ein Werk nach dem anderen. Oft zeichnete er bis nach Mitternacht. Der einzige, der zuschauen durfte, war der weiße Perserkater Bimbo, der letzte einer Reihe von Lieblingskatzen, die Klee seit seiner Kindheit begleiteten. 1938 meldet der Oeuvre-Katalog 489 Eintragungen. Ein Jahr später sind es sogar 1253. Viele Besucher kommen, alte Freunde wie Kirchner, neue wie Georges Braque, der Klees Bilder in Paris gesehen hat. Auch Picasso kommt, der Klees Miniaturen, wie er sie nennt, sehr schätzte. Klee seinerseits bewunderte Picasso als den größten Maler seiner Zeit, war aber immer zu bescheiden gewesen, ihn bei seinen kurzen Pariser Aufenthalten zu besuchen. Auf den einsamen Spaziergängen in der Elfenau, in der Klee schon als Junge gezeichnet hatte, Bäume mit tiefhängenden Zweigen über dem Wasser, mag er in seinen letzten Jahren an seine neuen Bilder gedacht haben. Bilder, die so ganz anders waren als alles, was er bisher geschaffen hatte. Jetzt setzte er den Pinsel an wie ein japanischer Meister, der nach langer Meditation die gefundene Chiffre präzis und in einem Zug auf die Fläche bannte. Schwarze Balken anstelle von zart gestrichelten Linien. Der Kopf, ein Kreis mit zwei Punkten oder einem Auge in der Mitte. Engel mit einem einzigen Strich umrissen. Glühende Farben. Alles großzügiger, auch größere Formate. Natürlich komme ich nicht von ungefähr ins tragische Geleis. Viele meiner Blätter weisen darauf hin und sagen, es ist an der Zeit. Schrieb Klee 1940 einem Freund. Diese Arbeiten heißen nun Tod und Feuer, Charon, alia Jagda. Sie sind Auseinandersetzungen mit dem Tod, den Klee nicht fürchtete, sondern als einen Übergang begriff. Er wusste, dass er abberufen wurde und malte den Tod als Paukenspieler, die schwarze Hieroglyphe eines Trommlers auf hellem Grund mit zwei blutroten Flecken. Paul Klee starb im Juni 1940 in Muralto Locarno. Er hatte noch im Februar zu Ehren seines 60. Geburtstages eine große Ausstellung seiner letzten Bilder im Kunsthaus Zürich erlebt. Auf seinem Grabstein stehen die Worte, die er als junger Mann auf der Suche nach sich selbst in sein Tagebuch schrieb. Diesseitig bin ich gar nicht fassbar, denn ich wohne gerade so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen, etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich. Und noch lange nicht nahe genug. In einer Aufnahme des RIAS Berlin hörten Sie im Schulfunk für alle eine Sendung über den Maler Paul Klee. Redaktion Achim Demöller.